Wir sind die Straße, Skinheads. Wir bringen den Hass, Skinheads. Machen sie dran, Mann, Skinheads. Schüssen sie dran. Lass die Pangerien, die sind rot. Doch Skin sind da lieber tot. Kein Bock auf lange Haare. Einfach so, das ist das Wort. Wir sind Skinheads. Wir sind die Straße, Skinheads. Wir bringen den Hass, Skinheads. Machen sie dran, Mann, Skinheads. Schüssen sie dran. Skinheads. Oh, Skinheads. If you're the Skinheads.